falsche Wege sind, wie in einem Labyrinth. Ein Ziel ist weit und breit nicht in Sicht. Die Nerven spielen verrückt, die Gedanken wollen zurück. Beginn ein neues Spiel und schau nicht zurück. Nimm dein Leben in die Hand und schau dir deine Gegner an und baue es dir von vorne auf. Bau dir ein System auf, führe deine Spielfiguren und lass dich leiden von deinem Instinkt. Für dich steht die Tür auf, du musst nur das Spiel des Lebens gewinnen. Bau dir ein System auf, führe deine Spielfiguren und lass dich leiden von deinem Instinkt. Für dich steht die Tür auf, du musst nur das Spiel des Lebens gewinnen. Steht die Tür auf, du musst nur das Spiel des Lebens gewinnen.